Hier ist der Kameradschaftsdienst des Großdeutschen Rundfunks. Liebe Kameraden, es folgt nun unsere neue Geburtenliste. Wir melden die Ankunft eines Mädchens für SS-Mann Ernst Bochmann aus dem Feldpostnummerbereich 6 bis 7000 und aus dem Feldpostnummerbereich 40 bis 41000 für den Obergefreiten Helmut Jahn. Und die Geburt eines Knaben für Hauptmann Eberhard Delcher aus dem Feldpostnummerbereich 56 bis 57000. Den glücklichen Vätern gratuliert der Kameradschaftsdienst recht herzlich.